Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik hier am späten Sonntagabend. Bevor ich aber hier damit beginne, erlaubt bitte ganz kurz, dass ich angesichts des ja soeben begonnenen neuen Jahres euch hier von Herzen, von links, also alles Liebe und Gute wünschen möchte für eben dieses gerade angebrochene neue Jahr 2014. Und wenn ich alles Liebe und Gute sage, meine ich damit in erster Linie natürlich die Gesundheit eines, einer, jeden Einzelnen. Darüber hinaus aber vielleicht auch das Vermögen, die Fähigkeit, den Träumen, den Visionen, den Utopien nachzuhängen, nachzujagen, die jeder und jede von uns hoffentlich noch so hat und immer irgendwie so im Nebel des Lebens. Oh Gott, wo komme ich hier hin, wenn ich jetzt weiter rede? Also auf jeden Fall, das möchte ich euch wünschen. Und meine ureigene Utopie kann letztlich nur sein, die beste Nacht, sie irgendwann zu erreichen. Und ich bin der festen Überzeugung, damit wird mir auch in diesem Jahr 2014 oder dabei wird mir in diesem Jahr 2014 die jetzt folgende Band helfen, die nämlich ein neues Album veröffentlichen wird. Gemeint ist die Philadelphia Crew von The War on Drugs. Hier noch einmal mit der besten Nacht, eben Best Night. 1-3-4. Die Bands haben im Moment noch Vorfahrt. Es wird aber im Laufe der Sendung dann durchaus elektronischer. Eine Show so ein bisschen zwischen Baum und Borke heute zu Beginn des Jahres. Das heißt, ich würde gerne Italo Dubstep auch ins Spiel bringen. Zum Beispiel dann den Kanadier Spencer Krug mit seiner eigenartig, man kann fast schon sagen, gebrochenen Biografie, die ihn inzwischen nach Finnland getrieben hat. Finnland ist ein gutes Beispiel auch für weitere Tracks, die von dort kommen. Dann gibt es eine super Basswerk-Party am nächsten Samstag im Gebäude 9 in Köln. Auch da möchte ich musikalisches zu beisteuern. Und gerade gehört haben wir die Gruppe des, ich glaube, gebürtigen Kanadiers Jonathan Clancy, der aber Zeit seines Lebens immer so ein bisschen zwischen Kanada und Italien hin und her gependelt ist. His Clanciness, das ist seine Band, sein Bandprojekt Vicious, das Album, das im November des letzten Jahres erschien und sich musikalisch so wie im Grunde eine ganze Reihe anderer Alben auch ein bisschen im Fahrwasser der The War on Drugs aus Philadelphia befindet, die sich bereits vor etwa 10 Jahren gegründet haben. Damals war Kurt Weill noch mit an Bord, der damals hauptberuflich eigentlich Gabelstaplerfahrer war. Eine Band, die so ein bisschen wechselt zwischen unprätentiösem Rockgeschrammel, sehr fein eingestreuter Elektronik und einem Gesang, aber wie gesagt, das machen andere Bands auch, der hier und da immer auch mal wieder so leicht an Bob Dylan erinnert. So viel mal zu diesen zwei Tracks, die wir jetzt gehört haben. Eine Band will mir nicht, wollte mir nicht aus dem Kopf in den letzten Monaten, nachdem sie zu Beginn des Jahres 2013 ein fantastisches Album veröffentlichte und kurz vor Ende des Jahres nochmal nachlegte mit einer EP, Tell You All The Things That You Broke. Ich rede und ich meine die Brooklyn Art Punks von den Parkett Courts, eine Band, von der ich hoffe, dass wir vielleicht auch in 2014 das ein oder andere Lebenszeichen von diesem Trio erwischen werden. Aus der vor kurzem erschienenen EP Tell You All The Things That You Broke, hier einer der insgesamt 5 Titel. 1-2-4, Ladies and Gentlemen, auch mit dieser Musik nochmal einen Blick zurück ins Jahr 2013 hin zu einem schottisch-südafrikanischen Duo, das sich Prophets of the South nennt und im September diese großartige 12er Ik Mag Julie Dance EP veröffentlicht hat mit insgesamt 4 Tracks. Sehr inspirierend, animierend der Titeltrack des Ganzen, Ik Mag Julie Dance. Ich schaue in die Zukunft und sehe, und damit verlassen wir das Genre nicht grundsätzlich, einen jungen deutschen Künstler, der im Februar sein Debütalbum veröffentlichen wird. Was ist das für ein Schambolzen? Wer ihn mal gesehen hat, weiß, große Worte macht er nicht, aber wie er das tut, so seine ganze flüsternde Art, sein Grinsen, das hat verdammten Charme. Ich rede von einem Mann, der sich kurz und bündig Helmut nennt. Polimono wird sein Debütalbum sein, und auf diesem Album verrät er einmal mehr seine ganze Liebe für Afrobeats, die er als Singer-Songwriter loopartig um seine Gesangslinien herum garnt gewissermaßen. Polimono, Helmut, aus diesem Album gibt es bereits eine Single, die würde ich gerne spielen. Hier ist Overcome. Come. 1Live4, hier kommt der Regenhund, Rain Dog. Hinter dem schon namentlich genannten Rain Dog steckt der Produzent Samuel Evans, Rain Dog eben, Regenhund, der in wenigen Tagen, genau genommen am 13. Januar offiziell sein Album Two Words, also zwei Worte, veröffentlichen werden wird auf einem Label, das hier namentlich auch des öfteren fällt, Project Moon Circle aus Berlin, möglicherweise eins der stärksten Künstleralben in der zumindest jüngeren Geschichte dieses Labels, unheimlich schön und raffiniert verdrehte Beats, die so ein bisschen leichte Garage-Färbung manchmal haben, die, wenn Stimmen dazukommen und die sind da auf diesem Album, so futuristischen R&B anpeilen. Das gefällt mir wunderbar. Rain Dog, Two Birds, ich habe einen Titel daraus gespielt. Würde gerne weitermachen mit einem Blick etwas weiter nach vorne. Eine Amerikanerin, die mir aufgefallen ist, ich habe das Album nun schon hier. Es kommt erst im Februar, aber es könnte auch Wellen schlagen, zumindest im Indie. Bereich. Herrgott, dieses Wort Indie, das ist so strapaziert worden in der Musik. Ich wünschte, man könnte es gelegentlich auch mal so in andere Bereiche des Lebens verlegen. Fußball zum Beispiel. Indie-Fußball. Ich habe ganz vergessen, innerhalb der letzten Sendung bzw. Sendungen meinen Fußballer des Jahres hier bekannt zu geben. Natürlich nicht Franck Ribéry, das wäre viel zu einfach für diese Sendung am Rande des Sonntagabends. Nein, es muss natürlich ein Indie-Fußballer sein und das ist bei mir ein hochgewachsener Feldspieler. Ich glaube, er ist der größte Profi in ganz Deutschland mit seinen 1,96 Meter, mit einer unfassbaren Präsenz, von der ich mir persönlich ein Bild machen konnte. Etwa im April des letzten Jahres muss es gewesen sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Indie-Fußballer des Jahres spielt beim Karlsruher SC und heißt Dominik Peitz. Das aber nur nebenbei. Jetzt kommen wir zur angesprochenen Frau, die im Februar ihr Album veröffentlichen wird. Burn Your Fire for No Witness heißt es und sie selber trägt den Namen Angel Olsen. Go back down, Damien Dredo gleich ein, zwei Sätze mehr zu über ihn. Thank you. 1L4. Es macht durchaus Sinn, zu den gerade gehörten Aufnahmen vielleicht doch die ein oder andere Bemerkung fallen zu lassen. Ich überlege aber gerade, das vielleicht gleich nach den Infos zu tun. Es ist sinnvoller, denn würde ich es hier tun, hätten wir relativ wenig von der Musik des Amerikaners Stephen Malkmus und seiner Band The Jigs. Deren Album ist nämlich soeben erschienen, Wig Out Jackbags. Und aus diesem Album möchte ich bis zu den Infos noch was spielen und gleich dann vielleicht die besagten Bemerkungen in der gewohnten Kürze natürlich. Shuffling for sand. Bevor ich weitermache, erlaubt in der Tat, dass ich vielleicht noch zwei, drei Sätze sage zu den gerade gehörten Tracks. Wir hatten Damian Dorado gehabt, ein Amerikaner, der mittlerweile, glaube ich, in Seattle, dorthin hat es ihn verschlagen, lebt. Brothers and Sisters of the Eternal Sun ist sein Album, das Mitte Januar erscheinen wird. Es gibt aber bereits einen Titel, den nämlich, den ich gespielt habe, der gewissermaßen die Single des Albums markiert und entsprechend auch in den entsprechenden Videokanälen des Netzes bereits reichlich herumgereicht wird. Silver Timothy, so heißt dieser Titel. Und wenn ich zuletzt hier mal so eher aus der Hüfte geschossen so eine Eigenerfindung preisgegeben habe, nämlich den Begriff Silberpop, dann konnte ich nicht ahnen, dass dieser Begriff eigentlich auf dieses Album wie auf kein zweites trifft, das erst noch erscheinen wird. Hier wimmelt es nämlich von Silbertiteln wie Silver Timothy, Silver Donna, Silver Malcolm, Silver Catherine, Silver Joy, und ich glaube, da war noch ein weiterer Silbertitel, den ich jetzt aber im Tracklisting aktuell nicht finden kann. Dieser Damian Dorado ist ein wirklich interessanter Mann, der auf einer Strecke von 11, möglicherweise sogar 12 Alben sehr ans Herz gehende, sehr intime Singer-Songwriter-Nummern und entsprechende Alben in der Vergangenheit bereits abgeliefert hat. Hin und wieder, aber auch so ein bisschen laff daher kam, so ein bisschen lasch, mich in seinem Songwriting nicht so hundertprozentig überzeugte, aber er ist so ein Typ, wann immer sich so ein Eindruck einstellt, gibt man nicht ihm die Schuld, sondern natürlich sich selber. Nun hat er sich seit einiger Zeit mit einem Produzenten, Richard Swift, eingelassen, der seinerseits Musiker auch ist, aktuell bei den Shins spielt. Und das Ergebnis sind Songs, die so ein bisschen größeres Kino ausmachen, die rockiger daherkommen, die eine Vertiefung suchen, eine psychedelische Vertiefung, wie wir das im eben gehörten Titel Silver Timothy, der so eine leicht verquere Bossa Nova-Haltung sogar annimmt, nach meinem Geschmack gehört haben. Damian Dorado, Brothers and Sisters of the Eternal Sun, erscheint also von heute abgesehen in circa 10 Tagen. Dann habe ich gespielt die großartige Marissa Nadler mit ihren geheimnisumwitterten Songs, ihren spooky Sounds. Und auch hier gibt es einen Song aus dem künftigen Album, der bereits herumschwirrt und gewissermaßen die Single markiert. Entsprechend habe ich den gespielt, Dead City Emily. Ich bin ein großer Bewunderer dieser Frau aus Boston, die auch Bilder malt, Skulpturen fertigt. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Und wenn ich ihren Spooky Sound höre oder hörte, musste ich dann jetzt doch mal an Jarbeau denken, die ich danach gespielt habe. Eine Frau, von der ich aktuell gar nicht weiß, was aus ihr geworden ist. Sie kam als in An- und Abführung braves Mädchen irgendwann in den 80er Jahren nach New York. Brav unter anderem auch deshalb, weil ihr Vater als Undercover-Agent, Geheimagent arbeitete und damals schon das machte, wofür heute die NSA berühmt und berüchtigt ist. Er hörte Leute ab, ohne dass die natürlich den geringsten Schimmer davon gehabt hätten. Diese Jarbeau lernte dann Michael Gira kennen, stieg bei den Swans ein und wurde eine Zeit lang auch privat seine Partnerin und hat dann Anfang der 90er Jahre ein Album aufgenommen, 13 Masks, also 13 Masken, das ich zumindest streckenweise wirklich überragend finde und das mit einigen Aufnahmen, darunter auch dem eben gespielten Song, nach meinem Geschmack durchaus auch in die heutige Zeit passen könnte. Und dann erlaubt auch noch ein, zwei Sätze zu Stephen Malkmus, dem ehemaligen Kopf der Indie Darlings Pavement. Zusammen mit seiner Band The Jigs hat er ein neues Album veröffentlicht, Wig Out Jackbags heißt es, und er selber bezeichnet es auch hier wieder in An- und Abführung als deutsches Album, hat er doch die letzten zwei Jahre mit seiner Familie, Frau und den beiden Kindern weitestgehend in Berlin zugebracht. Gleichwohl bedankt er sich aber insbesondere auch bei der Stadt Köln, weil er dort einige hinreißende Auftritte gespielt hat, die einen immerzu sehr familiären Rahmen hatten. Es gibt dieses legendäre Konzert auf dem Dach des Museum Ludwig im Juni des Jahres 2012, wo auch die Kinder mal ans Mikrofon gingen, die Leute friedlich und bestens unterhalten um ihn herum saßen und er auch durchaus mal eine Coverversion spielte, mit der man überhaupt nicht rechnen konnte, etwa einen Song der Carpenters. Stephen Malkmus and the Jigs mit wunderbaren Songs, die er natürlich gerne auch immer mal wieder selber zerstört, mit Skizzen und mit großen Arrangements. Das geht bei ihm von einer Sekunde auf die nächste, von einem Extrem ins andere. Okay, jetzt müsste ich eigentlich Musik spielen, aber diese Story finde ich eigentlich auch wirklich ganz lustig. Erlaubt, dass ich sie noch anhänge. Sie zielt auf den Track, den ich jetzt gerne spielen würde. Ich habe zuletzt in meiner kleinen Dienstagssendung eine Sendung über den amerikanischen Studiomusiker Matt Sweeney gemacht, der insbesondere in den letzten Jahren sehr häufig von den Produzenten Rick Rubin gebucht wird, wenn der unterschiedlichste Künstler im Studio hat bzw. hatte. Und hatte innerhalb dieser Sendung auch eine Story erwähnt, der zufolge Matt Sweeney mal bei der Billy Corgan Band Swans vorgespielt hatte, um sich dort als Gitarrist zu bewerben, und er hat diese Stelle auch bekommen. Als er zu der Probesession kam, tauchte dort auch ein Bassist auf, der ebenfalls eine Rolle in dieser Band spielen wollte, von Billy Corgan eben. Und der Name dieses Bassisten war Juan Alderete. Während Juan Alderete also mit den anderen Musikern auf der Bühne spielte und geglaubt hatte, Billy Corgan würde in die Probesession einsteigen, musste er enttäuscht feststellen, dass dieser Billy Corgan auf einem Sofa sich lümmelte, sich das Treiben auf der Bühne betrachtete und sich von einer jungen Frau seiner Plattenfirma den Rücken massieren ließ. Irgendwann wurde Corgan missgelaunt, das Treiben auf der Bühne zu bunt. Er beendete die ganze Geschichte und schickte Juan Alderete nach Hause. Der bekam diesen Job eben nicht. Später wurde er dann Bassist bei The Mars Volta, die sich ja inzwischen aufgelöst haben. Und heute nun entdecke ich ein neues Lebenszeichen von Juan Alderete. Also das hat mich nun wirklich amüsiert. Als Bassist nämlich wirkt er auf einer Platte mit, die ich jetzt spielen möchte und für die hauptsächlich verantwortlich ist Lee Bannon, ein Produzent aus New York, der Joey Badass Hip-Hop unter anderem produziert hat. Und auf seinem Album jetzt Alternate Endings heißt es, mit eben Unterstützung von Juan Alderete, sich einem Genre verschreibt, das auch hier in den nächsten Minuten durchaus eine Rolle spielen wird. Ich rede von Drum and Bass. Couple of days, it's gonna be some pride back on the streets. Damn sure. 1Live4 seit vielen Jahren, das ist keine Übertreibung, begleitet mich, begleitet uns dieser Mann aus Manchester mit seiner Musik, der zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht fertiggebracht hat, was zwar einige andere auch schaffen, aber eben doch nicht so viele, 12er, also Maxis zu veröffentlichen, die auch Jahre nach der Veröffentlichung noch so irgendwie im Kopf hängen bleiben. Ich rede von Markus Intellex und zum Beispiel seiner ersten 12er auf dem Metalheads-Label von Goldie. Das ist schon etliche Jahre her, aber die habe ich nie vergessen und bei der weiß ich auch immer zum Beispiel, wo die zu Hause steht. Seit einiger Zeit hat Markus Intellex sich ein weiteres Pseudonym angeschafft. Als Trevino fabriziert er sogenannte gerade Beats, wie wir das hier gerade hören, und Another Lifetime, der Titeltrack einer 12er, die in diesem Jahr erschien, auf einem übrigens sehr interessanten Label, The Nothing Special, einem neuen Label, ist mir ebenfalls ausgesprochen angenehm in Erinnerung geblieben. Wir bleiben bei Trevino alias Markus Intellex, wechseln jetzt halt im Grunde nur das Pseudonym und auch den Style, gehen hin zu Drum and Bass und erleben Markus Intellex an der Seite von Jubei auf dessen Album To Have and Have Not, das bereits im November erschien. Mit an der Seite der beiden ist der MC DRS. How the most minuscule of actions can easily tip the scales or even dull the senses. business. I make you disappear like a witness. The West Coast took the game back with interest. I point the finger at you and it's canceled Christmas. Pine box and priest ya if you're religious. Uptown money, holla if you seek money. I'm trying to get that, get them to the great money. Off top, the shawty takes off tops. Girls going wild, they taking off tops. Draped up, dripped out, purple syrup, sit down. Stay away from blondes, looking pouty with their lips out. Been there, ran there, keeping names anonymous. Before the right price, I can buy jewels for all of us. Did I let that slip? Like Drizzy, did you think I would forget that quick? I'm the reason that your name's even on the bill. Since I left, I don't see your name on the bill. I lit this shit full time, check the resume. Captain, what's up, Bruce Street? CJ, sex, drugs, lies, alcohol, and videotape. Sex, drugs, lies, alcohol, and videotape. I lit this shit full time, check the resume. Captain, what's up, Bruce Street? CJ, sex, drugs, lies, alcohol, and videotape. Sex, drugs, lies, alcohol, and videotape. Hier, toller Track hier. NC17 ist eine Crew aus Toronto, Kanada. Das ist der Titeltrack ihrer aktuellen EP Sex, Drugs, Lies, Alcohol and Videotape. Sex, Drugs, Lies, Alcohol and Videotape. Thank you. Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, das Kölner Drum and Bass Label Basswerk veranstaltet seit vielen Jahren eine gleichnamige Partyreihe, die Basswerk Party eben, die am kommenden Samstag, das ist der 11. Januar 2014 im Kölner Club Gebäude 9, ihre Fortsetzung findet mit dem Label Honcho, The Green Man, mit Jump At, mit Deacon, der bereits auf dem Good Looking Label veröffentlicht hat, mit dem es gleich weitergehen wird, und als Top Act der Nacht mit D-Bridge, den ich eben auch hätte spielen können mit einem Beitrag auf dem neuen Dubai-Album. Aber ich habe einfach mal zurückgegriffen auf einen 2 Jahre alten Track, Little Things. Hier ist D-Bridge am kommenden Samstag, Gebäude 9, 11. Januar, Basswerk Party D-Bridge. Großartiger Track auf dem Good Looking Label, leider noch nicht in voller Länge freigegeben von dem Amerikaner Flacco, in der Röhre gewissermaßen Waiting for Love. Deshalb habe ich ihn hier nur ausschnitthaft gespielt. Das italienische Dubstep-Label Elastica veröffentlicht seit einiger Zeit Tunes, die ich mehr als nur gut finde oder solide. Teilweise so ein bisschen Roots-orientiert, wie wir das hier hören, aber immer mit dem Willen, auch so etwas für den Big Room darzustellen in Richtung Bro-Step, also partiesken, elektroiden Dubstep gerne gehen in diese Richtung. Elastica, da gibt es das Duo In Synthesi, das ich hier gerade spiele, oder auch Nuclear Child, das folgt direkt hinterher. care which. I thought I'd gone to the limits. I hadn't. The Cenobites gave me an experience beyond the limits. Pain and pleasure. Indivisible. Bereits im November erschien ein eben schon angesprochenes Album vom Drum and Bass Produzenten Jubai auf dem Königslabel Metalheads mit dem Titel To Have and Have Not. Ich persönlich habe mir das erst so in der Vorweihnachtszeit besorgt und bin, nachdem ich es jetzt gründlich durchgehört habe, total begeistert. Nicht umsonst eben eine Nummer, an der Markus Intellex mitproduziert hat im Verbund mit MCDRS, der übrigens einen Publikumspreis jetzt erhalten hat als bester MC, Drum and Bass MC in 2013. Drum and Bass Arena heißt dieser Publikumspreis, der in verschiedenen Kategorien Anfang Dezember in London vergeben wird, und zwar im Londoner Club Electric Brixton fand das dieses Jahr statt. Weltweit konnte jeder per Internet natürlich abstimmen und Best MC eben DRS. Aber wir reden hier vom Jubai-Album, auf dem auch einige hochkarätige 140er, also Dubstep-Nummern sind, unter anderem diese hier, die Jubai zusammen mit Jay Kenzo veröffentlicht hat und die Visions heißt. Der nächste Titel ist ein Giveaway anlässlich einer Party, die am 17. Januar in Bristol stattfindet, von der dort beheimateten Crazy Legs Crew. Der Titel hat gewisse Überraschungen bereit. Thank you. Bei meinem Bemühen, zwischen den Tracks oder über den Tracks die aus meiner Sicht erforderlichen Informationen nicht zu weit zu machen, zu breit zu machen, sondern zu verdichten, passieren mir doch immer mal einige Fehler so im Satzbau. Bitte seht mir das nach. Gerade sagte ich, hat eine Überraschung bereit. Also sowas möchte ich eigentlich nicht sagen. Hält eine Überraschung bereit, finde ich die bessere Lösung. Aber nun bitte seht es mir nach. Wir haben gerade, ich finde das einfach eine gute Idee. Klar läuft jetzt nicht jeder am 17. Januar nach Bristol, um Zeuge der Crazy Legs Partynacht dort in einem Club zu werden, der augenscheinlich einen guten Ruf in Bristol genießt. Thekla heißt er. Klingt für meine Ohren irgendwie so ein bisschen griechisch, deshalb spreche ich es einfach mal so aus. Thekla. Auf jeden Fall Crazy Legs, die spielen richtig gute Hausmusik. Das Label kam einige Male vor im abgelaufenen 2013. Dazu kommt die alte Grime-Crew Rough Squad, die an diesem Abend dabei sein wird. Und der gerade gehörte Merlo wird ebenfalls als DJ anwesend sein. Merlo ist hergegangen und hat einen Titel namens Movies von der amerikanischen R&B-Sängerin Ashanti gewissermaßen so ein bisschen verdubstept, verdüstert, remixed, wenn man so will, ihr einen komplett neuen Anstrich gegeben, wobei ich gar nicht weiß, ob Ashanti selber von diesem Werk überhaupt eine Ahnung hat. Aber es ist üblich in England bei bestimmten Partys zum Anlass dieser Party solche Tracks, wie wir ihn gerade gehört haben, gewissermaßen frei rauszugeben. Für einige Tage im Netz frei downloadbar auf der Labelseite bereitzuhalten. Wer Lust hat, schaut einfach mal nach, ob es Ashanti mit Movies im Merlo Remix auf der Crazy Legs Seite oder auf verlinkten Seiten eventuell noch gibt. Ich finde das einfach eine gute Idee und deshalb wollte ich das an dieser Stelle erwähnt haben. Schaue auf die Uhr. Wir haben noch 3 Minuten. In der letzten Woche tauchte ein Titel hier ganz kurz zum Ende auf, der mehr Zeit verdient hat. Einmal mehr deshalb, weil ich den Resultaten der Drum & Bass Arena Awards, die Anfang Dezember in London stattfanden bzw. feststanden, entnehme, dass der Künstler, von dem ich rede, in gleich 2 Kategorien die Preise gewissermaßen abgesahnt hat. Er ist bester Newcomer DJ und er ist bester Newcomer Producer. Die Rede ist von Etherwood, den ich bis zu den Infos spiele. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns anschließend danach dann hier erneut wiederhören. Bis gleich. 1Live 4. Wir hatten eben noch einige Takte des jungen Ether Woods gehört, der in diesem Jahr ein wirklich beeindruckendes Debütalbum gleichnamig hingelegt hat, aus dem ich einen Titel gespielt habe. Sein Labelkollege ist nicht viel jünger als er, heißt Kino, auch ein Newcomer, der Mitte Dezember, also vor 2 Wochen, seine erste EP veröffentlicht hat mit dem Titel Nocturne. Und wenn man die hört und hat Ether Wood noch im Ohr, dann glaubt man fast, hier sei ein Produzententeam oder ein und derselbe Künstler gar am Werk. Kino hier mit dem Titeltrack seiner aktuellen Nocturne EP. your hair was only adding to the flood. Just out of the shower, you looked like a red bird. I am a barbarian. Thank you. too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new lust for you. I feel like you're by my side, laying upside down. Clouds upon clouds, and you on my mind. Oh, I don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Think about it too much, too much, too much, too much. And this is more than just a new lust for you. I don't give up when your heart's done. You tell me that you care, that you care. Don't give up when your heart's done. You tell me something's gone wrong. Wholehearted, wholehearted, you care. I know you care about me. You care about me. I know you care about me. I know you do. Oh, I don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. I'm rushing through. I don't think about it too much, too much, too much. Yeah. There's no need for us to rush through. Wenn das Klavier sich in den Vordergrund schiebt, dann kommt es häufig vor, dass andere Instrumente entweder ganz schweigen oder sich nur sehr leise vernehmbar machen. Und auch der Moderator ist der Ansicht, er hält sich einfach mal zurück. Das Klavier, möglicherweise ist es ein bisschen eitel. Es mischt sich vielleicht auch nicht gerne mit anderen Instrumenten, wenn ich es recht bedenke. Das ist aber jetzt eine in den Raum geworfene Behauptung, die ich jetzt nicht empirisch untersucht hätte. Aber ich finde, es hat seinen Reiz, das hier mal so in einer Linie gehört zu haben. Das gilt zuletzt gehört für den Briten Sampha, dessen Titel Too Much in 2013 gewissermaßen zweimal erschien. Einmal im Verbund mit dem Rapper Drake und dann puristisch, solo, nur Sampha. Ein Künstler, der bekannt geworden ist durch seine Gastrolle auf dem Subtract-Album. Zumindest habe ich das so in Erinnerung und von dem nicht wenige Leute glauben, dass er eventuell, wenn er denn veröffentlichen wird, mehr ein Album oder wie auch immer, dass er ein Mann für 2014 sein kann. Davor habe ich gespielt Spencer Krug heißt er, Kanadier. Ich hatte zu Beginn der Sendung gesagt, seine Biografie hat so einen gewissen Bruch, den ich hier nicht eingehender beschreiben und schon gar nicht psychologisieren kann. Tatsache ist, er hatte zwei im Grunde recht gut laufende Bands, Wolf Parade und eine weitere Sunset Rubdown. Es gibt eine unglückliche Liebe und die Bands zerbrachen und all das mag ihn im Verbund mit weiteren mir nicht bekannten Dingen veranlasst haben, nach Finnland zu gehen. Dort ist er gewissermaßen in die offenen Arme der dort beheimateten Band Sinai gelaufen und hat mit dieser Gruppe ein bemerkenswertes Album gemacht. Im Übrigen nennt Spencer Krug sich Moonface, Moonface with Sinai, so hieß das Projekt. Ich habe die Band Sinai dann auch mal live sehen können, muss allerdings gestehen, dass ich ohne Spencer Krug, er war eben nicht mit dabei, dass ich ein wenig enttäuscht war. Aber das soll hier keine Rolle spielen. Sein Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, Julia with Blue Jeans On, so heißt es, erschien im November des letzten Jahres und zeigt ihn an dem Instrument, mit dem er gewissermaßen aufgewachsen, das er von der Pika aufgelernt hat, eben das Klavier. Und seine Stimme, in den Texten geht es hin und wieder in eine Form von Selbstzerfleischung, zumindest wenn ich die Fragmente, die ich verstehen kann, richtig deute und auch die Titel da, die damit einhergehen, wo er sich mehrfach gleich als Barbar zum Beispiel bezeichnet, auch im gerade gehörten Titel Barbarian. Und dann habe ich noch ein, wie ich finde, wunderschönes Piano-Piece gespielt oder auch von Klavier getragen. Das stammt von Magnus Öström, einem Schweden, der ehemals Drummer der EST betitelten Band war, um Esbjörn Svensson, der vor etwas mehr als 5 Jahren ertrunken ist, leider, und mit ihm dann natürlich auch die Band EST eben nicht weiter existierte. Es sind im Herbst des letzten Jahres von den verbliebenen ehemaligen Mitgliedern 2 Alben erschienen. Magnus Öström hat seins Searching for Jupiter unter eigenem Namen veröffentlicht. Der Bassist Dan Berglund hat mit der Formation Ton Brookit ein weiteres Album veröffentlicht. Das nur mal zur Information. Und wenn wir Spencer Krug jetzt gerade nach Finnland verortet haben, wo er meines Wissens lebt, ich habe das heute auch noch mal versucht, so ansatzweise zu recherchieren. Er spielt im Januar eine ganze Reihe von Auftritten in Finnland. Dann schlage ich vor, wir bleiben da mal für den Moment und wenden uns einer wirklich ausgesprochen kruden Folkband aus Finnland zu, von der ich bis vor kurzem noch nie gehört hatte. Ihr Name ist Hex Wessel. Sie hat bereits im Frühjahr des letzten Jahres, das ist ja das Schöne, man kann hier jetzt mal so locker hin und her pendeln, wird nicht erschlagen direkt am Anfang des Jahres von Neuveröffentlichung. Deshalb würde ich diese Hex Wessel gerne an dieser Stelle mal ins Spiel bringen mit ihrer EP Iron Marsh, auf der sich teilweise überlange Tracks, so 12, 13 Minuten befinden, aber auch die Coverversion eines alten Yoko Ono Songs Woman of Salem. Und genau den möchte ich gerne spielen von Hex Wessel aus ihrer EP. Ich nenne nochmal den Namen Iron Marsh, so heißt die. Six in the morning of June. Sally Kegley, age 34, closed her diary she kept for 2 Hier sind zwei Legenden der Broken Beat Geschichte Musik. Digo in Klammern for Hero und Kaidi Tetem. Die beiden mit dem Titel Acting Up, der ist ganz neu. Acting up. I'd refuse to go. Drink it from a cast and iron blade. instead of cold milk. Suffered and right instead of silence. Considered craving and nothing may seem hidden where the aged soil was pure. Pressed against the crease, mountains become fragrant at the source. So can you stand? Exotic angle, I read it somewhere, and they would lie still. And I remember how cloth on flexing with the forest glow, half wasting high raised arm, kicking at the slightest foam. I remember my first love. Die Welt ist schon seit einiger Zeit voll, so scheint es zumindest, mit Balladen, wie wir sie gerade zumindest ansatzweise gehört haben, die so einen pastoralen, manchmal sogar schon ins Sakrale gehenden Touch haben, die Bass, Dubstep geschult sind, wie manch einer sicherlich zu Recht auch sagen würde. Und naja gut, die so ein bisschen sich verzehren, fast schon gospelartige Züge haben. Aber warum nicht, wenn sie gut sind und wenn sie innerhalb des Tracks immer mal auch überraschen können? Das kann der Ire James Vincent McMorrow aus meiner Sicht auf seiner neuen Single Cavalier, die ich gerade gespielt habe und die der Vorbote des am 17. Januar erscheinenden neuen Albums Post Tropical ist. Ich habe heute Nachmittag noch versucht, mir sein Erstlingswerk, das auch mit ausgezeichneten Kritiken bedacht worden ist, in Erinnerung zurückzurufen, aber das ist mir irgendwie blöderweise nicht gelungen und dann lief die Zeit wieder weg. Also seht es mir nach, hier jetzt keine Erörterungen zwischen Album 1 und Album 2. James Vincent McMorrow. Etwas wichtiger im Moment zumindest noch ist mir die Frau, die wir davor gehört haben. Bell finde ich ausgesprochen interessant. Es gibt meines Wissens nicht sonderlich viel von ihr. Ich hatte bei anderer Gelegenheit erwähnt, sie hat mit Om Unit schon zusammengearbeitet, nicht aber auf ihrer neuen EP, die heißt Lapwing. Und zeigt sie hin und wieder stimmlich und von den Melodien her, dass sie Richtungen einschlägt, die man nicht unbedingt erwarten möchte. Der eben gehörte Titeltrack hat mich so ein bisschen so von Weitem an Sade erinnert. Sie hat so eine Prise Soul, Jazz in ihren Melodien, die ich persönlich sehr, sehr mag. Ein Tipp einfach mal, Bell, Lapwing, die EP, die mir zur Verfügung steht. Insgesamt kommt das vielleicht alles so ein bisschen barmäßig rüber. Ich muss gestehen, ich bin im Moment in der Tat so in dieser Richtung drauf. Sehe mich, wenn ich hier so stehe, in tiefer Nacht und nicht nur hier, gelegentlich in irgendwelchen Bars so rumsitzen. Ich frage mich wirklich, woran das liegt. Also das kann natürlich nicht das ganze Jahr über so dieser Zustand anhalten. Da müsste man dann schon mal irgendwo die Bremse ziehen. Aber im Moment ist es so. Ich habe mich gerade schon mal umgedreht, aber es ist auch keine Theke hier, kein Kellner, kein Aschenbecher. Wäre dem so, würde ich jetzt, hätte ich Lust, einen Kaffee, Kellner vielleicht nach einem Aschenbecher fragen. Ja, ich rauche immer noch. Und ich würde mich natürlich auch erkundigen, wie der Musiker heißt, der da auf der Bühne steht. Und der Kellner müsste dann korrekterweise sagen, es ist Joe Henderson. Thank you. Joe Henderson, Musik aus dem Jahr 92, Titeltrack seines damaligen Albums Lush Life, The Music of Billy Strayhorn. Ich möchte mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche euch eine angenehme Nacht, eine schöne, friedliche, gesunde Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier, die Tür schließt KTB mit 5 AM. Ciao.